Aus Anlass des 71. Jahrestages der Gründung der Partei der Arbeit Koreas gab es jüngst in Tschechien und Angola festliche Zusammenkünfte. Daran waren die Persönlichkeiten verschiedener Kreise und die Massen in diesen Ländern beteiligt. Auf den Veranstaltungen betonten die Redner: Die Partei der Arbeit Koreas sei die unbesiegbare revolutionäre Partei, die unter der Führung der großen Menschen und mit ihrer Idee als Lichtschnur stets den Sieg errungen habe. Mit dem Genossen Kim Jong-un an der Spitze, der die Idee und Sache der Genossen Kim Il-sung und Kim Jong-il glänzend fortsetze, werde das koreanische Volk stets sieg- und ruhmreich sein. Aus gleichem Anlass fand jüngst in Lima eine festliche Zusammenkunft der Parteien in Peru statt.